Transparenz für die Ohren. Herzlich willkommen. Achso, wir sollten aufnehmen. Aufnehmen tun wir. Gero nimmt auch auf. Hervorragend, dann haben wir zwei Aufnehmer. Und dann sage ich nochmal. Oh. Maya, du bist so laut. Ich glaube, ich höre mich nochmal durch Claudias Telefon oder so. Ja, wenn die Claudia nicht spricht, müssen wir die stumm schalten, glaube ich. Ich gebe dir mal einen bevorzugten Sprecher hier. Hervorragend. Ja, hallo, klappt, läuft. Genau, herzlich willkommen zur Vorstandssitzung des LAFO NRW am 10.07.2014. Es ist 20.38 Uhr. Jens kommt hoffentlich gleich. Ed hat gerade gesagt, er ist AFK, aber egal. Dann fangen wir mal an, genau. Ja, Jens kommt, wie gesagt, der ratet gerade seinen Rechner noch neu. Und bis auf Paki sind alle da. Paki weit noch, glaube ich, oder ist auf dem Weg von Dubai. ja, und ach, guck mal, da ist der Jens auch wieder. Hervorragend. Hallo, Jens. Und diesmal höre ich auch, euch auch. Hi. Hervorragend. Ich habe gerade die Sitzungsleitung an mich gerissen, oder willst du? Um Himmels Willen, mach mal. Okay. Ja, wunderbar. Dann sind wir ja, wie gesagt, bis auf Paki alle da. Wir fangen an mit, ich stelle damit fest, wir sind beschlussfähig, genau. Und wir stimmen das letzte Protokoll ab von der letzten Sitzung. Ich gehe mal durch. Ist der Christian wieder da? Offensichtlich nicht. Jens? Ja, dafür. Daniel? Enthaltung. Ich bin dafür. Sasa? Dafür. Claudia? Enthaltung. Stahlrabe? Dafür. Steffi? Auch ich enthalte mich. Moment, wie viele Annahmen hatten wir denn jetzt? Genug, weil die anderen haben sich enthalten. Das reicht. Okay, gut, fantastisch. Dann legen wir los mit den Tätigkeitsberichten. Ich glaube, Christian ist immer noch AFK. Er antwortet jedenfalls nicht. Dann fangen wir an mit Daniel, wenn der was sagen möchte. Ja, so viel habe ich nicht zu erzählen. Nach ein paar Wochen Pause bin ich jetzt mich so allzu langsam wieder am Reinfrimmeln und konkret habe ich da jetzt noch irgendwie nichts aufzulisten, was jetzt irgendwie außergewöhnlich wäre. Wunderbar, danke schön. Trotzdem, ich freue mich außerordentlich, dass du wieder da bist. Dann machen wir weiter mit der Steffi. Ja, dann lege ich einfach mal so los, weil ich gerade noch nicht dazu gekommen bin, was einzutragen. Ja, wir machen das Übliche, wie immer, Verwaltung, Finanzen und diesen ganzen Kram. Wir haben am Wochenende mal wieder ein Teamtreffen, wo wir fleißig arbeiten. Zwei neue, die dazugekommen sind, werden eingearbeitet werden. Die haben auch Selbstzugänge, fleißig buchen, buchen, buchen. Dann haben wir ja ein bisschen Rechenschaftsbericht, FU zu erledigen. Personalkrams habe ich gemacht, so abrechnungstechnische Dinge eben. Und E-Mails, Telefonate. Ein DPT habe ich besucht. Es war sehr interessant, möchte ich an der Stelle erwähnen. Ich fand es einen sehr guten BPT. Durchweg gute Gespräche gehabt, sehr konstruktiv. Und freue mich auf das nächste Jahr mit dem BUFO. Ansonsten habe ich nichts getan, wie immer. Jo, vielen Dank. Dann ist der Jens dran. Ja, einen Abend zusammen. Ich fange mal an, da war auch so dieser ABPT. Ich habe Claudia vergessen, aber trotzdem, egal, mach du erstmal. Ja, dann so ein bisschen Tracker-Zeugs, wie immer, Umläufe-Krams. Letzte Woche Dienstag war dann die PolGF-Sitzung, die erste mit unserem neu gewählten politischen Geschäftsführer. Und es war voll, das fand ich gut. Während bei den letzten PolGF-Sitzungen es irgendwie immer leerer wurde und am Ende irgendwie nur noch 5 Leute da saßen, war es diesmal richtig voll. Waren fast alle da. Ich glaube, 2 haben gefehlt. Dann war die AG-Struktursitzung zweimal, was auch sehr interessant war. Wir arbeiten ja gemäß den Meinungsbildern vom letzten LPT, die wir da eingeholt haben, arbeiten wir gerade an der Strukturordnung. Sind damit so gut wie durch. Hier einmal ganz besonders großen Dank an den MacGyver oder Volker Jon, der das meiste davon macht, die meiste Arbeit davon. Ich bin da schon lange maximal beratend. Ich finde es gut, dass es inzwischen selbst angetrieben in der Basis läuft. Das freut mich sehr. Haben wir nachher noch auf der TU. Okay. Dann war eine Redaktionssitzung vom Bund, wo ich dazu gebeten wurde. Es ging um die Tor-Server und da wir in NRW ja auch einen betreiben, haben wir da eine gemeinsame PM rausgegeben am Tag, nachdem die Amis gesagt haben, alle, die Tor nutzen, sind Extremisten und Attentäter und so. Fand ich ganz toll, weil das erste Mal die Erfahrung war, dass tatsächlich aus den Ländern vom Bund die Leute dazu gerufen wurden, so nach dem Motto, ihr macht es doch, könnt ihr mal dazukommen und uns Input geben. Meine völlig neue Erfahrung, gefällt mir. Dann gab es schon erste Gespräche bezüglich einer Image-Kampagne. Das war auch Thema in der PolGF-Sitzung. Der Christos hat es angestoßen, dass wir mal von unserem Image wegkommen müssen. Gut, wenn man jetzt heute Twitter gelesen hat, merkt man, wie schwer das ist. Aber nichtsdestotrotz wurde NRW gebeten, sich den Hut für die Image-Kampagne. Das ist ja noch. Werden dann nochmal genauer drüber sprechen. Dann war der sogenannte Koma-Treff, das kommunale Mandatsträger-Vernetzungstreffen, letztes Wochenende in Düsseldorf. Es waren insgesamt, da nicht alle an beiden Tagen da waren, waren aber doch, habe ich mir sagen lassen, gute 100 Leute insgesamt da. War richtig toll, war schön. Es gab 14 verschiedene Vortragslots. 12. Ich habe gelogen, 12. 14. 14 Vortragslots, in denen alles Mögliche an Schulungen gegeben worden ist, von Pressearbeit über Ausschussarbeit, rechtliche Grundlagen wie die Gemeindeordnung NRW und. Also es waren was mich sehr gefreut hat, nicht nur Leute aus NRW da, sondern auch aus anderen Landesverbänden. Alles in allem eine sehr erfolgreiche Veranstaltung mit ganz, ganz toller Unterstützung durch die PIKO NRW, die das Organisatorische dafür übernommen hat. Auch dafür der PIKO nochmal Dankeschön. Dann war einiges an Hilfestellungen für Kommunalfu, für unsere neuen Abgeordneten. Es kommen immer noch Meldungen rein, Fragen zu Vertraglichem angeht und so weiter, zu den Vergütungen, die die Fraktionen bekommen und was weiß ich was. Dann hatte ich Gespräche mit dem Hajo Gebel, dem Schulungsleiter und Geschäftsführer der PIKO. Was weitere Seminare angeht, da werden wir jetzt deutlich enger zusammenarbeiten, damit es auch besser in die Basis hineingegeben wird. Dann hatte ich diverse Gespräche mit anderen Landesverbänden und noch ein Personalgespräch. Aber ein sehr positives Personalgespräch. Vielen Dank, Jens. Das war sehr umfangreich. Dann machen wir jetzt, Moment, wo waren wir denn stehen geblieben? Claudia hatte ich übersprungen und der Christian ist auch wieder da. Machen wir erstmal Claudia und dann Christian. Okay, ich habe unter anderem die KMV in Lippe besucht, habe einige Stammtische besucht, habe ein bisschen Werbung für die politische Arbeit in den Arbeitskreisen gemacht, was mich sehr freut, dass mein in Anführungsstrichen eigener Arbeitskreis da jetzt auch demnächst wieder Zuwachs bekommen wird. Wir hatten ja die Zahlungsänderungsmails, die vor kurzem rausgegangen sind, haben daraufhin unendlich viele Tickets abgearbeitet. Wir haben dann in Rücksprache mit dem Schatzmeisterteam angefangen, einige Prozesse umzustellen, Sachen zu vereinfachen, speziell im Bereich Beitragsminderung, um es den Leuten ein bisschen einfacher zu machen und uns auch zu entlasten. Da sind wir im Moment dran, die Prozesse umzuschreiben, neue Verfahrensverordnungen zu entwickeln. Ganz viel mit der AG Technik Kontakt gehabt, weil da auch einiges bei den Bearbeitung der Austritte optimiert werden muss. Ich habe mich ein bisschen mit der Deutschen Post rumgeprügelt wegen unserem Postfach. Das ist aber jetzt auch in trockenen Tüchern. Das wird jetzt auch die nächsten Tage greifen. Bin meinem zweitliebsten Hobby nachgegangen, habe telefoniert, ganz viel, fast jeden Tag. Ja, diverse Mumbles gehabt, sowohl mit den Kreisen, Büropiraten, als auch Arbeitsmumbles mit meinem Verwaltungsteam. Umläufe, normales Checker-Gedöns. Ja, ganz normales Tagesgeschäft im Grunde. Vielen Dank, dann machen wir jetzt Christian. Christian sagt schon wieder nichts. Na gut, dann sag ich was, solange. Ich habe mir jetzt diesmal gespart, irgendwie was täglich an Tickets gemacht habe, da reinzuschreiben. Hab nur geschrieben, ich habe ja Tickets bearbeitet, ein paar Anfragen beantwortet und so ein bisschen mal versucht, Ordnung, Tickets, die zu können, zuzumachen und so weiter. Hab Umläufe mit abgestimmt, logischerweise. Moment, wir hatten eine LAVO-Klausur. Ach so, das ist schon so lange her. Stimmt, das war vor dem ABPT. Dann hatten wir, genau, ich habe ja mit dem Bus zum ABPT koordiniert, bin da auch mit hingefahren, habe da vorher dem ABPT noch ganz viel Werbung für gemacht. Und da sage ich auch nochmal Danke an den Utzer und die Aki, die haben nämlich da auch ja alles mitgeholfen. Die Aki hat die Reiseleitung gespielt, hat sie hervorragend perfekt gemacht. Genau, ABPT war, das war total spannend, habe da viele Leute getroffen, war sehr gut und gute Gespräche geführt und wie gesagt, Menschen getroffen, die man sonst so selten trifft. War bei der AG Struktur bei den Sitzungen, das ist mittlerweile ja schon sehr gediehen, die Anträge für den nächsten LPT. Sehr gut. Da sagen wir ja noch was zu. War auch bei dem Kommunaltreffen. Ich habe da auch so ein bisschen mitgeholfen. Und es war sehr interessant. Konnte selber auch noch ein bisschen lernen, weil ich ja demnächst auch ja, sachkundiger Bürger bei uns im Kreis bin. Konnte ich auch ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten ja, Gespräche, Dinge, was man so tut. Und seit dem ABPT war ich so ein bisschen angeschlagen und hatte doch tatsächlich auch ein bisschen Piratenerkältung. Nicht zu sagen Grippe. Gut. Genau, das war's so ziemlich. Ist der Christian wieder da und möchte was sagen? Also ich bin da und ich kann auch gerne was sagen, wenn ihr mögt. Ja, sag was. Ja, ich habe das ja ausnahmsweise schon mal eingetragen. Also wir hatten da so eine lustige Klausurtagung hier in Dortmund, also eine LAVO-Klausurtagung. Dann war ich auf dem BPT bzw. ABPT in Halle. Das war auch sehr interessant. Ich habe da zu so einem Mediationsteam gehört, das erstaunlich wenig zu tun hatte. Dann gab es hier in Dortmund Fraktionssitzungen und ich habe hier so ein paar Angelegenheiten noch innerhalb der Fraktion erledigen dürfen. Wir hatten eine Ratssitzung, ein Sommerfest der Ratsfraktionen und das schon erwähnte Treffen der kommunalen Mandatsträger in Düsseldorf. Dann hatten wir hier mehrere Treffen der beschuldigten Gegendemonstranten am 25. oder vom 25. Mai von den Ausschreitungen, die es hier vor dem Rathaus gab. Das Krähennest. Transparenz für die Ohren.